Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 559. Honor bleibt aktuell. Tja, endlich, das Honor View 20 Update ist eingetroffen bei mir. Und jetzt habe ich die Magic UI 4.0 und es war erstmal eine totale Enttäuschung. Warum? Weil sich nichts geändert hat. Also so gut gar nichts anders. Ja, das mag natürlich daran liegen, weil ich, wie viele, ein Theme installiert habe. Ja, also das heißt ein Design-Thema. Das wird ja auch offiziell hier mit der Design-App bei Honor so ein bisschen propagiert. Ja, und damit kann man auch gegen viel Geld übrigens ja auch neue Themes leicht kaufen und installieren. Und das ist dann wirklich komplett, sieht das anders aus wie vorher. Und ja, da habe ich natürlich ein bisschen zu viel erwartet, weil, oder ich habe nicht dran gedacht, ja, dass sich da optisch nicht viel ändern wird, weil ich ja dieses Theme drauf habe. Ja, naja, also bis auf die Systemanimationen beispielsweise beim Laden und so weiter, hat sich nicht viel getan. Minimale Designänderungen, zum Beispiel beim Settings-Menü sind zu sehen, ja. Aber ansonsten hat halt alles mit diesem Theme da zu tun. Wenn man das offizielle 4.0 Theme einstellt, sieht man dann natürlich noch ein paar Sachen mehr, aber man sieht auch, dass es grundsätzlich eigentlich fast nur kosmetischer Natur ist. Zumindest das, was eben nach außen sichtbar ist. Ob da jetzt intern weitere Optimierungen stattgefunden haben, das kann man weder nachlesen, noch kann man das sehen. Ja, von daher wie immer ein bisschen unzufrieden mit so einem Update, aber das ist ja, es ist schon fast schlecht, dass ich mich da beschweren will, ja, wegen ein Update, dass da nicht so viel gesehen wird, weil man muss ja froh sein, dass da ein Update kommt. Das ist jetzt 2 Jahre alt etwa, herausgekommen ist das sogar schon etwas länger und es bekommt immer noch ein großes Update. Dieses Magic UI 4.0 basiert eben übrigens tatsächlich, so wie es auch schon im Vorfeld bekannt gegeben wurde, tatsächlich nicht auf Android 11, sondern auf Android 10. Und so ganz unglücklich bin ich darüber eigentlich nicht, denn da war ja die Befürchtung bei mir, dadurch, dass Android 11 so viel mehr Restriktionen hat als Android 10, dass es da eben eher schlechter wird als besser. Und von daher finde ich es eigentlich von diesem Punkt eigentlich noch ganz okay. Ansonsten ist hier zum Beispiel aufgelistet, dass es jetzt noch bessere Designmöglichkeiten gibt, habe ich aber noch nicht ausprobiert, ob es also neue Designs, die mehr Freiheiten haben. Das Multi-Window-System, das gab es eigentlich auch schon vorher, ja, ist jetzt ein bisschen besser integriert worden. Die Animationen sind tatsächlich sehr viel fließender und sehen auch recht elegant aus, zumindest die, wo man eben sehen kann, durch dieses neue Theme. Und ja, ein paar Effekte gibt es mehr. Ja. Dann, was viel interessanter ist, bildschirmübergreifende Zusammenarbeit mit verschiedenen Geräten. Wenn auf dem Laptop beispielsweise ein PC-Manager installiert ist, geht normal nur mit Huawei-Laptops, die können dann aber gut zusammenarbeiten. Ja. Was interessant ist, die Memo-App hat jetzt eine Funktion drin, um Dokumente zu scannen. Ja. Schnell Text in Bildern identifizieren und extrahieren, bearbeiten und in verschiedene Dateiformate exportieren. Auch das ist ganz interessant. etwas überarbeitet wurde auch die Galerie, also die Bilderverwaltung, ja, die sieht jetzt tatsächlich etwas moderner aus. Wobei ich die alte eigentlich nicht schlecht gefunden habe, aber insgesamt gesehen sieht es jetzt einfach ein bisschen besser aus. Hat auch mehr Funktionen reinbekommen, denn jetzt kann man auch manuell zum Beispiel aus den Bildern kurze Videos machen, also Slideshows oder mit Effekten versehen und, also quasi Stories erstellen, ohne dass man warten muss, bis das automatisch gemacht wird. Es wurde nämlich in den seltensten Fällen automatisch gemacht, eigentlich nur dann, wenn man besonders viel Bilder hatte, an einem Tag. Ja? Und ja, so kann man das einfach auch manuell machen und dann hat man eigentlich mehr Funktionen natürlich, klar. Ja, es wurden noch ein paar Verbesserungen im Datenschutz und Sicherheit gemacht, zum Beispiel bei der Bildschirmprojektion. Jetzt kann man einstellen, ob man so Notifications auch auf dem Bildschirm sehen soll, der angeschlossen ist, oder ob man das unterdrücken möchte, so dass man zum Beispiel das Teil an TV angeschlossen hat, oh, beziehungsweise über Funk verbunden hat, ja, und es kommt zum Beispiel eine Nachricht rein, dass dann eben diese Nachricht nicht auf dem Bild zum Beispiel, was man sich gerade anguckt, ja, hier total eingeblendet werden dann, was weiß ich, eine peinliche Nachricht oder so, für alle sichtbar auf dem Screen erscheint. Ja. Und außerdem kann man jetzt in der Memo-App auch Notizen sperren, was ebenfalls gut ist. Und es gab auch noch ein paar Änderungen bei Teilen von Fotos in der Galerie, was ebenfalls eine schöne Verbesserung ist. Ja. Gut. Also es ist wirklich einiges passiert. Man kann Bilder jetzt übrigens auch zusammenfassen und auch als PDF exportieren. Das mag für den einen oder anderen auch sehr interessant sein. Ja. Und es ist eben ein schönes Wartungsupdate, auch was natürlich die Sicherheit betrifft. Ja. Man fühlt sich da ganz gut und auch zu Recht, denn hier wird das System immer noch nicht auf Eis gelegt, sondern ist immer noch versorgt und das Honor View 20 ist ja wie gesagt schon lange auf dem Markt. Also Honor macht alles richtig. Ja. Versuche nicht unbedingt an Android System drauf zu machen, was vielleicht dann nicht so optimal läuft, aber eben die neueste UI, ja, die wird dann eben drauf gemacht, so da, und überarbeitet und integriert. Also das Update war 1,8 Gigabyte groß. Ja. Und das zeigt, dass da nicht nur ein paar kleine ja, was weiß ich, Showeinlagen geändert wurden, ja, damit man sagen kann, hier, man hat jetzt was Neues, sondern es ist schon eine ziemlich grundlegende Änderung auch im System. Und von daher ist es schön, dass es so weitergeht. Gut, weiter geht's offenbar auch bei Tencent und zwar mit der Entwicklung einer Gaming-Konsole. Alles deutet darauf hin, dass Tencent tatsächlich ein Handheld Gaming-Device, also als richtige Konsole, auf den Markt bringt mit integrierten Controllern und allem drum und dran. Ja, also nicht nur einfach ein Smartphone, wo man einen Controller anschließen kann, sondern tatsächlich eine Konsole. Sieht ehrlich gesagt, also wenn das hier, wenn man diesen Renderings, ich denke mal, dass den Renderings trauen kann, sieht es eigentlich ziemlich ähnlich aus wie so eine Switch, wie so ein Nintendo Switch, ja. Aber letztendlich glaube ich kaum, dass das finale Design da schon in Stein gemeißelt ist. Möglicherweise gibt es da noch Änderungen. Wann die Konsole auf den Markt kommt, ist auch vollkommen unklar. Es wird allerdings erwartet, dass die nicht sehr teuer sein wird. Also schätzungsweise wird die ja in etwa in dem Preisbereich liegen wie eine Nintendo Switch. Was ich natürlich auch besonders gut finden würde, denn mehr würde man jetzt für ein dediziertes Spielegerät sicherlich nicht ausgeben wollen. Aber man darf nicht vergessen, wenn von den Games her das gut und flüssig laufen soll, müsste das eigentlich ein High-End-Gerät sein, das eben bei einem Smartphone zwar locker 500, 600 Euro kosten würde. Also mal sehen, was da Tencent sich überlegt hat, um eben diese Lücke, Leistung und Preis da zu schließen. Das wird sicherlich wie bei der PlayStation, wenn die erscheint, ne, erstmal ein Verlustgeschäft sein und sich dann erst später vielleicht rechnen. Ne. Mal gucken. Huawei hat trotz allem einen neuen Rekord geschafft. Und zwar ist es die größte privat geführte Firma in China. Das ist auch sehr bemerkenswert. Erstmal zwei Gründe. Einmal resultiert daraus, ja, diese Firma ist privat geführt und eben nicht staatlich, wie oft auch mal vorgeworfen wird. Und zweitens ist es bemerkenswert, dahingehend, dass die in dieser Situation immer noch so groß sind, dass sie eben diesen Titel für sich beanspruchen können. Das täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass auch Huawei möglicherweise dann irgendwann in China Probleme bekommt. Und zwar meine ich jetzt nicht mit den westlichen Staaten, sondern mit der Regierung selbst. Ja, das ist nämlich immer kritisch. Wenn eine Firma zu groß wird, dann wird es meistens auch haarig für die Firmen. Und man hat das in letzter Zeit, in den letzten Jahren schon öfters beobachtet, dass dann auf einmal große Chefs, ja, war das nicht der Chef der Alibaba Group, der zum Beispiel auf einmal, ja, verschwunden ist für längere Zeit von der Bildfläche, einfach treten die dann in den Hintergrund, ja, um eben jetzt nicht zu prominent zu werden, ja, das sieht halt mal die chinesische Regierung offenbar auch nicht so gerne, aber, das heißt, je größer eine Firma wird, desto auffälliger wird sie, ja, den chinesischen Behörden, und desto mehr müssen die auch aufpassen. Ja, ist ganz klar. Wie das jetzt bei Huawei ist, weiß ich nicht. Da die ja momentan unter Beschuss sind, eher von westlichen Staaten, werden die wohl eher die Rückendeckung kriegen. Aber es ist trotzdem sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung bemerkenswert. Und ehrlich gesagt, auch wenn das eine gute Nachricht ist, insgesamt verschlimmert das Bild eigentlich noch, sodass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was jetzt Sache ist. Ja, also wie geht's weiter? Möglicherweise jetzt auch noch Gefahr von der Seite. Auf der anderen Seite heißt es sehr hohe Verluste, natürlich, ganz klar, ja. Auf der anderen Seite jetzt diesen Titel eingeheimst, das ist schon alles ziemlich undurchsichtig, um es mal so zu sagen. Ja, also Huawei kann weder die von einer Opferrolle profitieren, sage ich mal, noch kann sie sich als Gewinner darstellen mit der Auseinandersetzung. Beides ist da nicht möglich in der Form. Und das Problem ist dann eben, dass genau das eben auch zum Verhängnis werden kann, ja, wenn man keine Seite hat. So sieht es aus. Ne? Aber bisher haben die ihre sonstigen Geschäfte außer den Smartphones natürlich im Trockenen, ganz klar. Die Laptops verkaufen sich wie geschnitten Brot. Ja, kein Wunder bei den Superpreisen. Jetzt kommen noch Pads raus. Mal sehen, wie das wird. Und ich denke, es wird uns noch lange erhalten bleiben, dieses Konstrukt Huawei. Gmail, Yahoo Mail und viele andere Apps sind auf einmal abgestürzt. Ja, vielleicht seid ihr auch davon betroffen gewesen. Ihr macht euer Smartphone auf und die Programme, die ihr immer problemlos genutzt habt, funktionierten nicht mehr. Das ist passiert. Und nicht wenigen, ja. Mir ist auch selbst direkt ein Fall zugetragen worden, wo das so passiert ist. Schuld war ein Update von WebView. Da hat Google mal wieder voll in die Nesseln gelangt, ja. Das Update hat nämlich quasi die Verbindung zu anderen Apps gestört, sodass diese Apps abgestürzt sind. Natürlich haben gleich viele Leute viele verschiedene Schritte unternommen, was auch teilweise zur Löschung von Daten geführt hat. Das Update kam dann relativ schnell hinterher, aber bis dahin wurde schon immenser Schaden angerichtet. Und WebView, muss ich ganz ehrlich sagen, WebView ist immer wieder ein Problem bei Google. Auf einigen Smartphones lässt sich das zum Beispiel nicht updaten. Ja, da muss man bei Chrome und bei WebView die Daten löschen. Es reicht nicht, wenn man nur den Cache-Speicher löscht. So muss tatsächlich die Daten löschen. Was natürlich dann auch heißt, man muss die ganzen Einstellungen wieder machen. Ja, also die ganzen Sicherheitseinstellungen bei Chrome etc. Alles muss man einstellen. Super nervig natürlich. Und da müsste Google noch dran arbeiten, dass das ein bisschen unkomplizierter funktioniert. Und jetzt hier diese Sache, ein Update, dass eben die Zusammenarbeit mit Apps, die WebView benutzen, zerschießt, ist schon ziemlich heftig. Ja. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Hintergrund ist unklar, könnte ich nur spekulieren, bringt nichts, aber passieren darf sowas nicht bei einer so wichtigen Komponente, wo quasi so viele Apps davon abhängig sind und es ja auch als sicher gepriesen wird. Das ist schon übel. So, Apple hat Probleme. Und zwar mit Samsung. Ich sage, das ist ja nichts Neues. Nee, in dem Falle schon. Denn Apple hat absolut schlechte Zahlen beim Verkauf vom iPhone 12 Mini. Das findet Samsung gar nicht lustig, denn die haben Verträge abgeschlossen mit Apple und Apple hat sich da weit aus dem Fenster gelehnt und jetzt kann Apple diese Verträge nicht erfüllen, weil die Stückzahlen nicht abnehmen können, die eben Samsung gerechnet, mit denen Samsung eben gerechnet hat. Und jetzt möchte Samsung tatsächlich den entstandenen Schaden etwas kompensiert bekommen und so wie es aussieht, wird es wohl auch gemacht von Apple. Die wissen um ihre vertraglichen Verpflichtungen und kommen da jetzt wohl auch Samsung entgegen. Man sieht daraus, also es ist eigentlich nicht Apples Schuld, naja, vielleicht ganz wenig, aber jedenfalls nicht die alleinige Schuld, ja. Auch nicht Samsungs Schuld, aber man hat wohl fehl eingeschätzt den Markt. Man hat wohl gedacht, es gibt immer noch viele Leute, die so einen Mini-Bildschirm haben wollen. Das ist falsch. Und das zeigt es jetzt sehr, sehr deutlich. Die Verfechter von kleinen Bildschirmen sind immer sehr, sehr laut, aber sie sind in der Unterzahl mittlerweile und zwar hoffnungslos in der Unterzahl. Das hat man jetzt hier gesehen. Die waren so laut offenbar, dass Apple gedacht hat, das wird der Renner des iPhone 12 Mini, ist ja auch günstig und so weiter. Nein, die Leute wollen lieber mehr zahlen und ein größeres Display haben, als jetzt mit diesem kleinen Teil da rumzumachen. Zwar waren die und deswegen sage ich auch, Apple ist da nicht komplett alleine schuld. Ja. Es war wirklich nicht abzusehen, dass so wenige verkauft wären. Also für Apple-Verhältnisse war das geradezu katastrophal. Auch ich hätte gedacht, dass es durchaus noch mehr Leute gibt, die ein kleines Telefon bevorzugen. Ja, weil man hat ja früher immer gehört, das ist mir doch viel zu groß. Ne? So, das passt ja nicht in meine Hemdtasche oder so. Aber offenbar hat sich doch das Nutzungsverhalten in den letzten Jahren dann doch drastisch geändert, so dass es eben nicht mehr so einfach gesagt werden kann. Und damit steht eigentlich fest, dass die nächste Generation von Smartphones bei Apple dann doch wieder ein klein wenig größer sein wird. Und selbst ein Minigerät dann doch schon ein bisschen größer als 5,4 Zoll werden soll. Huawei hat ja das P50 Pro so langsam, Pro Plus, so langsam am Start. Alles läuft darauf hin. Und jetzt sind wieder Bilder aufgetaucht. Ich hoffe, dass die einigermaßen der Realität entsprechen, warum auch nicht. Die Anordnung der Kameralinsen macht Sinn. Man hat so eine große Linse, die eben flexibel ist. Man hat drei weitere Kameralinsen, die an quasi etwas versetzt angeordnet sind, was auch hier wohl für mehr Tiefe sorgen könnte bei Spezialaufnahmen, ja. Und ansonsten, ja, ist natürlich das Design an sich, ja, also ist es mal wieder so eine Sache, nicht aufregend, ja, halt normal. Also wer ein Huawei P40 hat, wird sagen, okay, Wartungsupdate, ne, okay, von dem Gerät. Zack. Dennoch finde ich, ist es noch einigermaßen erträglich vom Design her. Das Kameradesign, ja, kann man durchgehen lassen. Man sieht, dass hier probiert wird, sehr gute Kameras oder sehr viel auf die Kamerafunktion zu setzen. Nicht sehr erpicht bin ich da drauf, auf diese, naja, sagen wir mal, Kirin 9000 Chipsätze in dem P50. Ja, klar, das ist momentan natürlich ein sehr, sehr, sehr guter Prozessor. Aber man muss bedenken, bei der Mate 40-Reihe war das Teil schon, ist das Teil schon in Betrieb, schon der etliche Monate vorbei. Klar, ein neuer Chip. Mit dieser Leistung werden die so schnell nicht kriegen bei Huawei. Dennoch kann es nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Gerät jetzt quasi einen Chip hat, der, ja, sagen wir mal, fast schon ein Jahr alt ist. Ja, nicht ganz, aber fast. Das heißt, ja, also bin mal gespannt, was sie beim Mate 50 sich ausdenken müssen. Ja, was da dann eingesetzt wird an Chip. Das stoßt so ein bisschen sauer auf. Also Extremleistungen wird man von dem P50 nicht erwarten können. Ja. Wobei die Mate-Reihe war ja immer die bessere mit der gleichen Nummer. Von daher, ja, gut. Übrigens lustig, ja, die Leute, die immer jammern, ja, aber ist da gar kein Google Play Store drauf? Ja, lustiger Kommentar gefunden dort. Hat iPhone denn Google Play Store? Genau. Frage beantwortet. Gut. Xiaomi hat den Rekord ja gebrochen. Ja, mit einem fulminanten 10 Millionen Premium-Smartphone-Ergebnis. Über 10 Millionen Premium-Smartphones. Und naja, das ist schon beachtlich. Sehr beachtlich. Mal gucken, wie Samsung jetzt im nächsten Quartal das fortführen kann. Ja, die Wechsler sind jetzt größtenteils in Panik geflüchtet oder geblieben eben bei Huawei. Mal sehen, ob da jetzt noch groß was kommt oder nicht. Ja, und wie sich das dann weiter verteilt. Apple hat ja auch etwas zugelegt, das darf man auch nicht vergessen. Und von daher wird es wieder ein interessantes und spannendes Rennen. Und vor allem Xiaomi kann Samsung überholen, durchaus, wenn sie hier am Ball bleiben und weiterhin alles richtig machen. Nur mit den Preisen bei einigen Geräten müssen sie aufpassen, dass sie sich nicht zu früh ins gemachte Nest setzen, denn ne, wer rastet, der rostet. Und dann war es das mit dem Momentum, wenn die Leute auf einmal nur noch teure Sachen sehen und dann sagen, okay, dann kann ich mir auch ein Samsung holen, dann kann ich mir auch ein iPhone holen, dann kann ich mir auch das holen, dann brauche ich mir kein Gerät zu holen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, okay. Ich habe zwei, also ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Also die gute Nachricht, das Xiaomi Mi Mix Fold wird eine Flüssigkeitslinse haben. Ja. Und zwar eine ganz neue Art von Flüssigkeitslinse, die sich anpassen kann zu Xiaomi wie das menschliche Auge. Ja. Das würde bedeuten, dass eben das Scharfstellen bzw. das Zoomen und Scharfstellen deutlich besser geht und hier auch sehr viel flexibler genutzt werden kann und sehr viel mehr ermöglicht. Ja. Die Schwierigkeiten bei solchen Linsen ist eben immer das Fokussieren, ja, weil da gibt es ja sehr starke Grenzen. Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen bei so einer Digitalkamera, so einer Kompaktkamera. Ja, dann, wenn man da zum Beispiel zoomt oder wenn das die Schärfe einstellt, dann fährt das Objektiv hin und zurück. Ja. Und wenn man zoomt, fährt das auch ewig weit raus. Ja. Aber das Scharfstellen ist natürlich immer so eine Problematik. Warum? Weil diese Linsen funktionieren halt so. Ja, um etwas scharf zu stellen, muss man eben einen gewissen Fokussierungspunkt ändern. Das kann man eigentlich nur machen, indem man eine Linse verschiebt. Ja. Dann gibt es ganz abenteuerliche Konstruktionen bei den Handy-Smartphones. Aber die Premium-Klasse ist natürlich, wenn Flüssigkeitslinsen verwendet werden, die dann eben durch Druck so angepasst werden können, dass sie das Bild fokussieren können, ohne dass sonstige Mechanik groß mitwirken muss. Ja. Das sind wesentlich bessere Ergebnisse, wenn die Linse gut gemacht ist. Aber das sind Sachen, die normalerweise sehr, sehr teuer sind. Erstaunlich, dass Xiaomi das gemacht hat. Wobei man auch sagen muss, dass das Fold-Gerät, das wird natürlich einen Preis haben, jenseits von Gut und Böse. Das und das bestätigt hier natürlich auch diese Flüssigkeitslinse. Also billig wird das Gerät nicht. Aber okay, auch da müssen wir natürlich mal abwarten. Die schlechte Nachricht von Xiaomi ist übrigens, dass das Mi Mix und Mi 11 Pro nicht, also das Pro, wo gemerkt, ja, nicht nach Europa kommt. Das Mi Mix und Mi 11 Pro wird exklusiv für, Entschuldigung, für China sein. Das war wieder so eine Meldung, wo ich sag, naja, das könnte so langsam die Quittung sein, ja, für die Anwandlung, die wir hier haben. Und ja, wenn ich sag ja immer gesagt, wenn die Chinesen den Technikhahn zudrehen, dann ist bei uns aber Schicht im Schacht. Ne? Aber auf der anderen Seite war das eigentlich schon lange vor diesem Handelskrieg USA-China so, dass High-End-Geräte oftmals, also richtige Top-Geräte, dass einem die Ohren schlackern, ja, nur in China verkauft wurden. Warum? Ich weiß es nicht genau. Ich habe immer spekuliert, dass eben die Europäer da durch ihr technikfeindliches Verhalten unter dem Motto, ja, man braucht doch nicht so, das reicht doch so, ja, und hin und her, und man muss doch nicht so viel Power und überhaupt, ne, nö, mir reicht das ja, wenn das und das kann, ne, dass das eben dazu führt, dass auch große Firmen sagen, nee, also wir sehen in Europa keine Chancen, High-End-Gerät zu kaufen, weil die Leute lieber alten Schrott wollen, ne. Aber ob man das heutzutage immer noch so sagen kann, weiß ich nicht genau. Es gibt doch auch bei uns immer mehr Leute, die eben sagen, ja, Power, Power, Power und fertig. Ja? Weil man es eben so langsam einsieht, dass es besser ist, wenn man sich einmal ein Powergerät holt, als jedes Jahr eine Gurke. und dennoch muss ich sagen, hat mich das dann doch wieder geärgert und gewundert, auch wenn ich jetzt hier nicht keinen Schuldigen ausmachen kann, keinen Schuldigen festmachen kann. Es nervt und somit muss ich eben Xiaomi selbst ein bisschen die, oder muss ich Xiaomi selbst ein bisschen die Schuld geben, weil die sollten es einfach trotzdem machen. Und ich finde es natürlich sehr, sehr schade. Das heißt, dass wir wahrscheinlich die besten Geräte, die es dann geben wird, überhaupt nicht mehr bekommen können. Das Mi Mix wird wohl wieder, also das Mi Mix ist immer so eine Art Konzeptphone, ja. Das zeigt, was man in der nächsten Generation bei den normalen Phones schon hat. Genial. Ja? Und das ist aber ein Gerät, das kann man richtig kaufen, zumindest in China. Das Xiaomi Mi 11 Pro, da weiß ich nicht, ob wir dem hinterher trauern müssen, weil das Ultra wird ja kommen. Ja? Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt so schlimm ist, dass es Mi 11 Pro jetzt nicht kommt. Ich denke, das wird man dann verschmerzen können. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, wo da die einzelnen Unterschiede sind. Letztes Mal war ja nicht sehr viel Unterschied zwischen dem Pro und dem Pro Plus beispielsweise. Aber wie gesagt, mal sehen, wie das dann wird, wenn das rauskommt. Dann können wir entweder hier neidisch Richtung China schauen oder sagen, was soll's, ist ja nichts weiter passiert. Amazfit, Amazfit oder Amazfit hat eine neue T-Rex rausgebracht, die T-Rex Pro. Ja, ich war ja ein Fan von dem Original T-Rex Modell, ja, weil die auch sehr schön ausgesehen hat und so weiter und so weiter, aber sehr, sehr robust, war einer der robustesten Smartphones überhaupt. Das war sozusagen, das wurde von mehreren Testzentren gesagt, das ist die G-Shock der Smartwatches. Ja, also richtig robust, Power im Sinne von hält was aus. Ja, cool. Und natürlich der Preis war phänomenal. Ja, der Preis um die 100 bis 140 Euro von Anfang an beim Erscheinen fand ich sehr, sehr gut. Da wäre ich ja schon fast schwach geworden, wenn sie damals, als sie herauskam, auch in Deutschland zu bekommen gewesen wäre. Aber es hat mal so lange gedauert, bis dann letztendlich andere Hersteller mit genauso guten Watches auf den Markt gekommen sind. Und dann habe ich ja jetzt letztendlich hier vor nicht allzu langer Zeit die Honor Watch Pro GS heißt die, glaube ich, ja, geholt. Und mit der bin ich eigentlich bis jetzt ziemlich zufrieden, in dem Blue Camo Muster. Und die macht, was es soll. Und ja, alles wunderbar. Die neue Amazfit T-Rex Pro, die hat ja auch einiges mehr zu bieten, so hieß es. Aber ehrlich gesagt, so viel mehr kann ich nicht sehen an 360x360 Bildpunkte Auflösung, 1,3 Zoll AMOLED Screen, okay, das ist nicht schlecht, ja, knapp 60 Gramm am Handgelenk, nach Miele Standard 810G, GPS, GLONASS, Galileo, sehr gut, und Beidou, GPS, Entschuldigung, Satellitennavigation vorhanden. Eieiei, jetzt müssen wir mal was trinken hier. Krieg ja noch einen trockenen Hals vom lauten, vom vielen Verzählen hier. Mann. Okay. Android 5 ist Voraussetzung bei den Smartphones oder iOS 10.0, ab iOS 10.0. Übrigens ist jetzt, das finde ich gar nicht schlecht, 100 bis 100 Meter wasserfest. Ja. Und auch spezielle Programme, um die Schwimmfortschritte zu protokollieren. 390 mAh Akku, 18 Tage soll das Teil halten. Damit wäre es etwas länger in Betrieb als hier die Honor Watch GS Pro. Die hat knapp 2 Wochen, kommt auch in etwa hin. Ja, je nachdem, was für ein Zifferblatt man installiert hat, das ist auch so eine Geschichte. Ja. Manche saugen echt Strom und manche sind echt stromsparend. Ja, also von daher ist es eine schöne Weiterentwicklung. Ja. Heißt keine Sache, wo man jetzt sofort in, ja, wie soll man das ausdrücken, in Träumen schwelgen muss, ja, sondern eher halt so ein, naja, okay, gut, ja, ist jetzt halt ein verbessertes Modell. Leider gibt es die schöne Farbe nicht mehr, die mir eigentlich sehr gut gefallen hat, dem Army Green, ja, sondern es gibt nur noch die langweiligen Grau, so ein Grau-Blau und ein Anthrazit. Boring, ja, sage ich dazu nur. Das heißt, das Erste, was ich da machen würde, ich würde mal ein anderes Armband mit Camo-Muster dran machen. Und dann käme aber auch nur die schwarze wahrscheinlich in Frage. Also gut, designmäßig muss ich auch sagen, sieht sie der alten auch recht ähnlich. Und ja, von daher ist ja auch jetzt nichts Schlechtes, ja, wenn sie ähnlich ist. aber halt auch nicht aufregend. Aber aufregend ist es, dass man mit dem Teil eben 100 Meter tief gehen kann, beziehungsweise eben, ja, diesen entsprechenden Wasserdruck von 100 Metern, ne? Dass die aushält. Dieses alte Modell war 50 Meter und so ist auch die Honor Watch beispielsweise und die meisten Smartwatches 50 Meter. Das heißt nicht, dass man echte 50 Meter tauchen kann, ja, aber man bewegt sich ja, das wäre dann wirklich nur 50 Meter tiefer, wenn sie absolut ruhig liegen würde. Ja, aber das tut man ja nicht und dann wirken da ganz andere Kräfte natürlich drauf. Von daher kann man sagen, ja, schwimmen und ja, mal einen Meter tauchen oder so, das geht. Ja. Aber bei 100 Meter wasserfest, da sind schon wieder ganz andere Kriterien erforderlich und da kann man durchaus ein paar Meter mal tauchen, ja, und auch längere Zeit unter Wasser bleiben mit dieser Uhr. Was natürlich auch für Abenteurer interessant ist, Surfer beispielsweise und auch Schwimmer natürlich, die hier trotzdem ihre Biowerte messen wollen. Also insgesamt cool. Der Preis ist auch nicht wirklich jetzt viel teurer, also nicht viel über dem, was die alte gekostet hat, etwa 150 Euro wird die Uhr kosten, circa, ja, kommt drauf an, was jetzt hier noch auf unserem Markt eben aufgeschlagen wird. Es kann natürlich sein, dass da noch ein bisschen was drauf kommt. Aber ansonsten kann man mit etwa 150 Euro rechnen. Global ausgeliefert wird das. Das bedeutet, wir kriegen das auch unglaublich, ja, sehr schön. Das ist auch endlich mal eine Aussage. Bei der letzten T-Rex war das ja nicht ganz klar. Und deswegen hat das auch viel zu lange gedauert. Ja, genau. Wunderbar. Also, so sieht es aus. Die T-Rex Pro, eine Smartwatch, die man sicherlich empfehlen kann für Abenteuer, für Geocacher beispielsweise, Geocacher und eben Leute, die viel auch unterwegs sind, wo man robuste Sachen braucht. Und bisher war das eben wirklich eine Domäne, wo ich auch immer wieder gesagt habe, ja, eine Smartwatch ist so eine Geschichte, ja. Ich brauche eine Uhr, die robuster ist als ich. Ja, sonst ist die gleich wieder kaputt. Ja. Und eine G-Shock beispielsweise, die ist extrem robust. Ja. Da habe ich schon die haben schon etliches bei mir mitgemacht. Ja. aber eine Smartwatch ist halt immer noch so ein bisschen fragil, auch durch den großen Screen natürlich. Ne? Also ich habe ja schon mal gesagt, wie oft ich schon beim Geocachen irgendwo reingelangt habe, ja, und da war mein ganzer Arm und Hand zerkratzt, inklusive der Uhr, wenn mir das natürlich passiert bei so einer Smartwatch, ne, die nicht speziell jetzt auf robust Outdoor Action Power getrimmt ist, ja. Dann war es das schon beim ersten Geocachen und ich habe nur noch ein zerkratztes Ding von Display und das macht dann natürlich auch keinen Spaß mehr. Das heißt, das ist wirklich schwierig. Die Die T-Rex-Watches sind sicherlich sehr, sehr gut. Ich habe hier meine Honor Watch GS Pro immer noch nicht im harten Einsatz getestet. Zwar habe ich die schon ein paar Mal gegen die Tür gekloppt, ja, und auch einmal an Türgriff, direkt auf dem Display, nichts ist passiert, zum Glück. Ja, ich gehe halt hier auch mal rum, na, und ich tackle auch schon mal einen Türrahmen aus Versehen, ja. Das passiert, ja, bin nicht immer ganz so, ja, manchmal bin ich ein bisschen tapsig, ja. Und dann passiert eben auch mal solche Sachen. Und muss ich sagen, bisher überlebt. Aber so einen richtigen harten Geocacher-Einsatz hat die noch nicht. Das wird sich dann auch noch zeigen erst. Gut, die T-Rex ist da, aber da bin ich ziemlich sicher, ist da um einiges robuster. Also, LG hat ja die Smartphone-Sparte quasi eingestellt und da hat Fandroid jetzt auch einen kleinen Rückblick hier gegeben. Ich werde den noch reinsetzen, hoffentlich vergesse ich es nicht, mit Link, und dann könnt ihr das auch mal nachlesen, ja, was eben LG alles gemacht hat im Android-Bereich. Und ganz interessant, dass die haben einige auch Nexus-Geräte produziert, ja, beispielsweise das Nexus 4. Ja. Das Nexus 4, das war ein ganz interessantes Gerät. Das liegt hier noch rum. Allerdings ist der Akku total abgenudelt, natürlich. Ja, kann man leider nichts mehr machen. Aber das war ein faszinierendes Gerät, das mich auch lange Zeit begleitet hat. Und damals war das eben auch noch vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach phänomenal. Etwas, was man bei den heutigen Pixel-Geräten, da kann man nur noch davon träumen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis richtig gut ist. Das war wirklich ein Hammer damals, als das rauskam. Da sind auch Firmen wie Samsung sehr sauer geworden, dass Google ein eigenes Gerät anbietet, ja, wo es so gut ist und so günstig ist, dass die Konkurrenz quasi deklassiert wurde. Schon heftig. Dann das Nexus 5 auch. Ja, das war natürlich dann der Nachfolger, der aber nicht so erfolgreich war wie das Nexus 4. Und ja, LG G3 gab es dann noch. Da haben die wohl auch bei Google gedacht, das wäre eine gute Maßnahme, um hier an das alte G1 anzuknüpfen vom Namen her. Dann das G5, die waren alle von LG, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Aber übrigens das Original Android Phone, das G1, das war von HTC. Dann das LG V10. Ja. Und dann da gab es dann wirklich der große Knick. Ja? Also nach dem LG V10, da ging es dann wirklich bergab mit LG, weil eben die Leistungen nicht mehr mit den Preisen zu vereinbaren waren. Ja? Andere Hersteller waren da weit, weit besser aufgestellt. Und oft viel günstiger. Und LG hat einen großen Fehler gemacht, dass sie zu früh probiert hat, eben hier auf das iPhone als Konkurrenz zu sehen und nicht etwa andere Android-Geräte als Konkurrenz zu sehen. Das ging sehr, sehr stark schief. Somit war also eben auch LG G6 und G7, an die kann man sich kaum noch erinnern. Ja, das sind so Phantome schon fast, muss man sagen. Und dann ging es auch immer weiter und immer weiter nach unten, leider. Naja, so war das. Und auch die letzten Versuche, die LG gemacht hat mit diesen besonderen Form-Factors, diese ausgeflippten Drehtelefone und so weiter, haben eben nicht darüber hinwegtäuschen können, dass ein Telefon, nur weil man einen Bildschirm drehen kann, ja, viel teurer ist als ein Gerät mit besserer Leistung mit einem normalen Screen. Es tut mir leid, das ist eben die Sache, die man eben lernen muss. Aber ich bezweifle, dass LG das gelernt hat. schon hätten sie vielleicht schon mal probiert, mit auch Firmen Subventionen so ein Gerät auf den Markt zu bringen mit einem Hammerpreis, aber guter Leistung, also über guter Leistung, ja. Und dann wäre das Geschäft wieder angelaufen, aber offenbar kann man diesen Leuten nicht mehr vermitteln, dass es eben auch über den Preis geht, ja. Und dann bleibt eben nur noch als Konsequenz, dann hört man eben auf, wenn man den Markt nicht versteht, dann muss man eben aufhören. Ja. Und Firmen wie Samsung, Apple, die können das halt machen, weil die eine sehr große Kundschaft im Schlepptau haben, ja, die offenbar auch bereit sind zu zahlen, was die Firma verlangt, nur damit sie eben von der gleichen Firma ohne möglichst mit wenig Umstellung, ja, eben da ein neues Gerät holen können. Und oftmals kriegen die ja das dann auch schon von den großen Marken, ja, in den Geschäften empfohlen. Ja, ich brauche ein neues Smartphone, und dann nehmen sie doch das neue Samsung S21, ja, fertig. Ja, warum sollte sich dann ein Verkäufer Mühe machen, also stundenlang jemand davon zu überzeugen, jetzt dann doch ein Xiaomi zu holen oder eben ein LG? Ja, was LG? Ja, kann ich nur als Mikrowelle, ja. Aber so ist es halt und dann ja, ist geht es halt immer so einfach nicht mit den mit dem Verlangen von höheren Preisen. Da muss man eben schon über den Preis gehen, ja, weil wenn man jemand sagt, okay, ne, hier ist ein Gerät, das ist besser als das, aber kostet weniger als die Hälfte von dem, ja, und dann hat man nur noch ein Problem, dem Kunden zu begreiflich zu machen, dass das tatsächlich so ist und es kein Trick ist, ja. Aber wenn man hier hingeht und sagt, okay, hier hast du ein Smartphone von einer Marke, wo du die ganze Zeit hattest, und hier hast du ein Smartphone von einer Marke, die du nicht kennst, ja, wo es dann auch vielleicht ein bisschen Probleme gibt, sich einzugewöhnen von der Bedienung her und so, und kosten in etwa gleich und haben etwa die gleiche Leistung, dann, ja, was nimmt man dann, ne? Wenn man einfach nur ein Gerät benutzen will und nicht so Technikabenteurer ist, ja, wie vielleicht alle, die hier zuhören. Nun gut, also LG, ein Abgesang auf LG, wer den lesen will, ich verlinke mal den Artikel von Fandroid. Irgendwie traurig auch, aber wer nicht hören will, muss fühlen. Das Honor Pad 7 in der Wi-Fi-Version wird jetzt in China offiziell verkauft. Wird sicherlich nicht mal lange dauern, bis es auch bei uns kommt. $214 ist der angegebene Preis für die Version. 4 GB RAM, 128 GB Storage. Entschuldigung, $260 ist das. Die 4 GB RAM mit 64 GB Storage, wer das kauft, ist selbst schuld. Unglaublich. $214, ja, also nicht empfehlenswert. 4 GB RAM mit 128 GB mit 260 für $260, das ist schon eher was, ja. Zwei Farben gibt's, sehen genauso beide gleich bescheuert aus, aber gut, ne? Ist ja auch kein Thema Farben, ne? 10,1 Zoll Display, 1920x1200 Pixel Auflösung, gar nicht so schlecht. TÜV Rheinland Prädikat. Gibt es eigentlich schon irgendein Gerät, das kein TÜV Rheinland Zulassung hat, ne? Oder Prädikat hat. Hm? Jedenfalls wegen dem Display und dem Blaulichtfilter und so weiter und so weiter. Ne? MediaTek Helio P22T Chipsatz ist drin, was äußerst bemerkenswert ist. Ältere Modelle von diesen Pads hatten den Kirin 710A drin. Ehrlich gesagt, ich habe sehr wenig Informationen über den MediaTek Helio P22T. Ich weiß gar nicht, wie ich den einordnen kann, ja, von der Geschwindigkeit her. Aber ich denke mal, die haben da keine großen Schnitzer gemacht hier bei diesen Pads, weil die eigentlich als recht performant positioniert werden im Markt. Von daher denke ich, wird es auch so sein, aber getestet habe ich diesen Prozessor noch nicht und habe auch noch keine größere Abhandlung darüber gelesen. Multi-User Multitasking, Splitscreen und man kann Applikationen also simultan ablaufen lassen, ja, von verschiedenen Sachen oder Applikationen eben von verschiedenen Usern, ja, parallel ablaufen lassen, von daher ist es auch gut. 5100 mAh Akku, das kommt mal ein bisschen schwach vor für das große Tablet, aber okay, müssen wir dann schauen, wie das dann wird mit dem Stromverbrauch. So, das war's mit den News. Ich komme jetzt mal zu der Community. Da ging es immer noch um die Geschichten mit dem Zoll bei Einfuhren. Und ich habe da gesehen, dass es da offenbar ganz unterschiedliche Verfahren gibt, offenbar von verschiedenen Zollämtern. Ja, also ich weiß es, weil ich schon mit mindestens 3 Zollämter zu tun hatte und wirklich da auch Unterschiede festgestellt hat. Aber es gibt wohl noch frappierende Unterschiede, von denen ich auch keine Ahnung habe. Denn der Nachtzug hat zum Beispiel geschrieben, ich habe ja gesagt, vielleicht steht da auf irgendeiner Liste, dass jedes Paket von ihm, wirklich jedes Paket von ihm geöffnet werden, abgeholt werden muss. Also das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das normalerweise nicht so der Fall ist, zumindest nicht in den Regionen, wo ich bisher aktiv war. Er schreibt aber, nein, ich stehe auf keiner Liste. Ob man sein Paket beim Zoll abholen muss, ist Zufall, hängt nicht vom örtlichen Zollamt ab. Das Päckchen kommt meist in Frankfurt beim Flughafenzoll an. Dort wird die Preisauszeichnung gelesen und dann wird es weitergesendet oder aber nicht. Wenn nicht, geht es zur Abholung an das Zollamt vor Ort. Zusätzlich gibt es noch die Stichproben. Die sind unabhängig von der Preisauszeichnung, weil viele China-Händler den Warenwert und den Inhalt absichtlich falsch auszeichnen. Es ist eine einfache Rechnung. Je mehr Bestellungen, desto höher die Chance, dass es zu einer Stichprobe kommt. Von AliExpress hatte ich noch keine Bestellung über EU-Lager. Meine Waren waren entweder nicht aus der EU lieferbar oder der Preis wurde so teuer, dass es sich nicht lohnte. So, also zu dem ersten Teil. Das ist durchaus so richtig, dass der Flughafen Zoll, der bestimmt erstmal, was jetzt mit dem Paket besteht. Da kommt auch normalerweise, also die allergrößten Mengen heutzutage kommen da durch. Es gab vielleicht mal eine Zeit, wo es stichprobenweise gemacht wurde, aber das sieht man ganz einfach daher, weil da ein grüner Aufkleber drauf ist, ja. Dann wurde das zollamtlich behandelt. Das steht, glaube ich, auch auf dem grünen Aufkleber drauf. Nur, dass es gibt definitiv, und das kann man auch nachlesen, es gibt definitiv Listen sowohl von Zulieferern als auch von Empfängeradressen, bei denen eine Prüfung genauer und immer erfolgt. Ja. Ich, wie gesagt, ich glaube dir schon, dass du nicht auf so einer Liste stehst, ja, aber ehrlich gesagt, man kann es ja auch nicht wissen. Ja. ich habe ja den Fall auch erzählt von jemand, der schon mal wegen so einer dumme Idee sich Patrone oder was, ja, oder ne, das war sogar, glaube ich, eine Form von einer Handgranate, ich weiß nicht, jedenfalls so ein Gag halt, ne, Feuerzeug oder sowas, und der dann in den Hochsicherheitstrakt in Frankfurt musste, vom Frankfurter Zoll, das ist unglaublich, aber die wird natürlich dann kein Paket mehr bekommen, ohne dass hier dieses auseinandergenommen wird, ja, ganz klar, und auch, wie gesagt, Zulieferer stehen auch auf solchen Listen. Das heißt, wenn man zum Beispiel immer wieder bei dem gleichen Shop bestellt, bei dem gleichen Händler, dann kann es sein, dass grundsätzlich diese Händler überprüft werden. Das sind eben zum Beispiel Händler, die besonders häufig aufgefallen sind negativ, wo es gerechtfertigt ist, dass man da halt immer genauestens kontrolliert. Die Kontrolle selbst passiert eben auch nicht immer. Ich habe auch etliche Sendungen, wobei es immer seltener geworden ist in letzter Zeit, das muss man klar sagen, aber ich bekomme immer wieder Sendungen, letzte Woche war, glaube ich, die letzte, wo kein Zollaufkleber drauf ist. Ja, das heißt, es ist nicht geprüft worden. dass meine Pakete eigentlich immer durchkommen. Ja, noch nie, wie gesagt, außer dem ein Gerät, wo ein fehlendes CE-Zeichen drauf war. Das mag natürlich auch daher kommen, weil ich selten bei dem gleichen Händler bestelle, ja, sondern halt immer wieder woanders da. Ich suche mir die Sachen bei AliExpress, klicke alles zusammen, dann mache ich die Bestellung fort und fertig, und dann bekomme ich 10 Pakete Ende. Das werde ich zwar in Zukunft dann auch nicht mehr machen können, aber erst 7, ne, ist klar. Da werde ich es anders da machen, aber ja, so läuft das momentan. Und ich weiß nicht genau, wann es war. Ich glaube, das war wohl vor 5 Jahren etwa. Ja, vor 5 Jahren oder waren es sogar 6 Jahren, ich glaube, es war 5 Jahren, wo ich das letzte Mal ein Paket beim Zoll abholen musste. Und das, obwohl ich monatlich, meistens sogar wöchentlich Sachen aus China bekomme. Also irgendwas stimmt da nicht. Und ich würde mal sagen, dass das auch von verschiedenen Faktoren abhängt, ob jetzt das tatsächlich zugestellt wird oder nicht. Natürlich ist, wenn etwas unklar ist und die Preisauszeichnung ist vollkommen sinnlos, also wenn man zum Beispiel sofort erkennen kann, okay, das Teil ist 20 Euro, das ist 50 Euro, das ist 100 Euro wert, dort steht drauf, das kostet 1 Euro. Das ist klar, dass dann hier geprüft wird, und dann muss ich nämlich auch nachweisen, was ich quasi bezahlt habe, die Rechnung, ja, ein Ausdruck muss ich vorlegen, ja, und dann wird gezeigt, wird gesagt, ja, okay, das ist in Ordnung oder nein, das ist nicht in Ordnung. Und dann wird das entsprechend verzollt oder eben auch nicht, ja. Aber auch das ist, wie gesagt, ist seit 5 Jahren nicht mehr passiert. Und ich kriege die einfach so. Und das letzte Mal, wo das über die Grenze gegangen ist, ja, da musste ich dann bei dem Postboten, der die Sendung gebracht hat, also beim DHL-Fahrer, die Gebühr und die Umsatzsteuer bezahlen. Aber selbst da musste ich nicht mehr auf das Zollamt. Möglicherweise wurde das auch hier in der Region eben dann ein bisschen verbessert, ja, ein bisschen gestrafft. Oder der Zoll in Frankfurt hat mich wiederum auf einer Liste, wo steht, ja, der ist in Ordnung. Ja, also alles durch, ne, egal, ja, zack. Ansonsten kann ich mir es halt nicht vorstellen, kann ich mir es nicht erklären, dass es da so frappierende Unterschiede gibt. Übrigens noch was ganz Lustiges war, ich habe ja dann auch geschrieben, ich bekomme so viele Pakete und Päckchen aus China geliefert, dass der DHL-Fahrer mir schon böse Blicke zuwirft, ja. Wahrscheinlich weiß der schon, okay, also die Chance, dass ich heute wieder zu dem muss, ja, ist ziemlich hoch, krummelt. Und dann schreibt der Nachzug, meint der DHL-Bote hat mir schon vorgeworfen, ich wäre allein dafür verantwortlich, dass die Geschäfte in der Stadt geschlossen würden. Das ist natürlich ein Hammer. Ja, dem hätte ich natürlich auch was erzählt. Und der Sven sagt, geil, dein DHL-Bote sägt an dem eigenen Ast, auf dem er sitzt. Na klar, logisch. Nein, steht, geil, dein DHL-Bote sägt am eigenen Ast. So, genau. Da hat entweder Humor oder keinen Bock mehr auf seinen Job. Ja, das sehe ich auch so. Überhaupt, ne? Also die Paketboten, wo dann sauer sind, dass sie Pakete zustellen müssen, da muss ich ganz klar sagen, ja, Job verfehlt, ne? Also am besten einen anderen Job suchen, ne? Weil ihr könnt froh sein, Leute, ihr könnt wirklich froh sein, dass immer mehr Leute online bestellen. Die Online-Bestellungen sichern euer Beruf. Ja? So sieht das aus. Das einen freut es, das anderen leid, aber tja, einer kann sich immer freuen. Ja? Und das ist dann auf jeden Fall da. Der Bode. Ja. Über die Bezahlung von den Jungs, da können wir drüber reden. Das könnte ruhig ein bisschen teurer werden. Also, das heißt, ein bisschen teurer werden, die Bezahlung könnte ruhig ein bisschen höher werden. Ich sehe nämlich durchaus das Problem, dass die Leute für das, was sie machen, ganz schön unterbezahlt sind. Aber bringt jetzt auch nichts, wenn wir sagen, okay, die Leute werden zu schlecht bezahlt, jetzt tun wir keine Pakete mehr bestellen, sondern kaufen nur noch offline sozusagen, ja, in den Geschäften, und dann werden die arbeitslos. Wahnsinn, also was denn lieber ist. Schlecht bezahlt oder arbeitslos, ja, also ja. Ne? Am besten gut bezahlt und nicht arbeitslos. Klar. Und ich komme zum letzten Punkt, App der Woche. Und diesmal hat es geschafft. Crash Bandicoot on the Run. Das Spiel habe ich schon längere Zeit im Auge, ganz klar. Das war auf dieser Vorregistrierungsliste. Und ich habe ja gehofft, dass es was anderes wird als das, was es geworden ist. On the Run hat es schon durchblicken lassen, finde ich, um was es geht. Ne? Dieses, naja, die Figur rennt von alleine, rechts, links, hoch, runter. Und vielleicht noch eine Spezialattacke. Ja, und genauso ist es. Also quasi so ein mehr oder minder, naja, ablaufendes Spiel. Diese Laufspiele, die Runner-Games, ja, gibt es ja in Massen. Und jetzt gibt es eben auch eines mit Bezug auf Crash Bandicoot. Ich hätte mir lieber ein echtes Jump-and-Run-Plattformer-Spiel gewünscht von Crash Bandicoot. Ja, so eher wie die PlayStation-Version. Okay, vielleicht wäre es nicht so gut rübergekommen, auf dem Smartphone kompliziert zu spielen oder ähnliches. Ja, kann ja sein. Ein bisschen enttäuscht bin ich zwar, aber nicht so enttäuscht, dass das nicht bei mir eines der besten Spiele ist. Denn es ist gut, fließend, schön und lautstark gemacht. Ja, das heißt, die Grafik ist schön, die Thematik stimmt, der Witz stimmt, die Schwierigkeit stimmt auch erstmal, ja, wird dann natürlich noch sehr, sehr viel schwerer. Und da eben Crash Bandicoot schon eine Vorgeschichte hat, hat sich das hier so nahtlos eingereiht in die Games, die man eben, ah ja, Crash Bandicoot, cool, kenne ich von früher, ne, PlayStation 1, genial, cool, wie sieht's denn jetzt aus? Und dann öffnet man die App und sieht, wow, Crash sieht richtig cool aus auf diesem Smartphone, ja, und man kann hiermit dann loslegen. Wie gesagt, macht Spaß, ist auch vom Spielablauf her sehr flüssig. Das Menü, was es dann allerdings gibt, das ist wirklich sehr undurchsichtig. Und man wird erschlagen mit möglichen Funktionen, man weiß überhaupt gar nicht, was man jetzt aufrufen soll. Ja. Alles sind so als Stationen auf dem Bildschirm und hoi, ja, ich habe da einfach mal draufgeklickt, zack, wupp, und naja, dann war ich halt im Story-Modus und weiter geht's. Ne? Und der ist gut. Der ist gut. Also man hat hier so einen Story-Modus. Man hat später dann auch noch diesen den Multiplayer-Teil. Und ansonsten läuft es halt wie immer ab. Ja, spielen, Sachen einsammeln, neue Areale freischalten. Boosts sammeln, die man dann eben wieder nutzen kann. Und dann natürlich ganz klar, ja, wenn man nicht ewig spielen will, um ein bisschen weiterzukommen, In-App-Purchases. Und ich denke, das wird natürlich dann in der späteren Phase, also wenn man weiterkommt, immer deutlicher nach vorne treten, dass man eben dann wieder neue Sachen kaufen muss, damit man eben hier unproblematisch, was heißt unproblematisch, einigermaßen weiterkommt. Mal sehen, was da möglich ist, wenn man eben in höhere Levels kommt. Aber man merkt es schon, klar, die wollen hier auch natürlich Geld verdienen. Ist ja auch nichts Falsches dran. Nur hätte ich mir hier gewünscht, statt In-App-Purchases eben ein Game, wo man vielleicht ein bisschen was bezahlt am Anfang, ja, Crash Bandicoot ist ja ein Name, ja, da hätte man vielleicht sagen können, okay, 9,99 € und dann ist das Spiel frei und hat dann eben auch andere Abläufe als dass man eben immer wieder neue Sachen durch Boosts und so weiter bekommen muss, weil man dann eben nichts mehr kaufen muss. Ich denke, das wäre mal wieder eine schöne Sache, aber nein, natürlich spekulieren die Firmen drauf, dass das dann ein Fass ohne Boden wird und bei einigen wird es auch ein Fass ohne Boden werden. Müsst ihr dann selbst entscheiden, wie viel Kohle ihr ausgibt dafür. Spätestens wenn ihr bei 70 Euro angelangt seid, würde ich sagen, nö, weil dann kriegt ihr ein Vollpreisspiel auf der PlayStation 5 und mehr würde ich dafür dann nicht ausgeben. Ja, so sieht das aus. Okay, aber ansonsten ist das Spiel ziemlich cool. Man kann es auch zwischen verschiedenen Geräten synchronisieren. Das heißt, wenn ihr das auf dem Tablet habt und auf dem Smartphone oder auf zwei Smartphones, die Ergebnisse, euer Speicherstand und so weiter wird ausgetauscht. Von daher auch nicht mal schlecht. Ja, schöne Grafik, schöner Sound auch. Ja, und eben der Flair von Crash haben sie richtig gut rübergebracht. Ja, der coole Crash. Wirklich nicht schlecht. Deswegen, nur deswegen, ja, App der Woche auch, ja, Crash Bandicoot on the Run heißt das Ganze. Kostenlos zum Download im Play Store, immerhin kann man das im kostenlosen Game auch mal ausprobieren und dann entscheiden, nö, da gebe ich jetzt kein weiteres Geld mehr dafür aus oder doch, ich gebe die letzte Hose für Crash. Yep. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, dort gibt es auch noch einige Links zu den Themen, die behandelt wurden. Die Shownotes findet ihr immer im Podcast-Player irgendwo. Ja, müssen die dort sein. Und ganz unten ist eben der Link für die Community, der Netcast-Line-Community. Aus. Und damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.